Erster nach diesem Fest der Juden ging Jesus nach Jerusalem. Zweiter in Jerusalem, nahe dem Schafftor, gab es einen Teich namens Bethzatha, der 5 Säulenhallen hatte. Dritter in diesen Hallen saßen viele kranke Menschen, Blinde, Lahme und Gelähmte, die darauf warteten, dass sich das Wasser bewegte. Vierter, denn manchmal stieg ein Engel in den Teich und bewegte das Wasser, und der erste Mensch, der danach ins Wasser stieg, wurde von jeder Krankheit geheilt. Fünfter, dort lag auch ein Mann, der schon seit 38 Jahren krank war. Sechster, als Jesus ihn liegen sah und wusste, dass er schon so lange krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Siebter, der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt, denn während ich versuche, dorthin zu gehen, steigt immer jemand anderes vor mir hinein. Achter, Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Neunter, sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Matte und ging, dieser Tag war aber ein Sabbat. Zehnter, deshalb sagten die Juden zu dem geheilten Mann, es ist Sabbat, du darfst deine Matte nicht tragen. Elfter, er antwortete ihnen, der Mann, der mich gesund gemacht hat, sagte zu mir, nimm deine Matte und geh. Zwölfter, sie fragten ihn, wer ist der Mann, der dir gesagt hat, nimm sie und geh. Dreizehnter, der geheilte Mann wusste aber nicht, wer es war, denn Jesus war in der Menschenmenge verschwunden. Vierzehnter, später fand Jesus ihn im Tempel und sagte zu ihm, du bist jetzt gesund, sündige nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres passiert. Fünfzehnter, der Mann ging weg und erzählte den Juden, dass es Jesus war, der ihn geheilt hatte. Sechzehnter, deshalb verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Siebzehnter, Jesus antwortete ihnen, mein Vater arbeitet bis jetzt, und ich arbeite auch. Achtzehnter, deshalb wollten die Juden ihn noch mehr töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich damit Gott gleichstellte. 19. Jesus antwortete ihnen, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, es sei denn, er sieht, was der Vater tut, denn was der Vater tut, das tut auch der Sohn auf ähnliche Weise. 20. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut, er wird ihm sogar noch größere Taten zeigen, damit ihr euch wundert. 21. Denn so wie der Vater die Toten auferweckt und ihnen Leben gibt, so gibt auch der Sohn denen Leben, die er will. 22. Denn der Vater richtet niemanden selbst, sondern er hat das gesamte Gericht dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, genauso wie sie den Vater ehren. 23. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. 24. Ich versichere euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und wird nicht gerichtet, sondern ist vom Tod ins Leben übergegangen. 25. Ich versichere euch, es kommt eine Zeit, und sie ist schon da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und diejenigen, die sie hören, werden leben. 26. Denn so wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich selbst zu haben. 27. Und er hat ihm die Macht gegeben, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. 28. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt eine Zeit, in der alle Menschen in den Gräbern seine Stimme hören und herauskommen werden. 29. Diejenigen, die Gutes getan haben, werden zum Leben auferstehen, und diejenigen, die Böses getan haben, werden zum Gericht auferstehen. 30. Ich kann von mir selbst nichts tun, ich richte so, wie ich es höre, und mein Urteil ist gerecht, weil ich nicht meinen eigenen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. 31. Wenn ich nur von mir selbst zeuge, dann ist mein Zeugnis nicht wahr. 32. Es gibt einen anderen, der von mir zeugt, und ich weiß, dass das Zeugnis, das er über mich ablegt, wahr ist. 33. Ihr habt Boten zu Johannes geschickt, und er hat die Wahrheit bezeugt. 34. Ich brauche aber kein Zeugnis von Menschen, ich sage euch das, damit ihr gerettet werdet. 35. Johannes war ein brennendes und leuchtendes Licht. Aber ihr wolltet euch nur für kurze Zeit an seinem Licht erfreuen. 36. Ich habe aber ein größeres Zeugnis als Johannes, denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, damit ich sie vollende, diese Werke, die ich tue, bezeugen, dass der Vater mich gesandt hat. 37. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat auch selbst von mir Zeugnis abgelegt. Ihr habt aber weder seine Stimme gehört noch seine Gestalt gesehen. 38. Und sein Wort lebt nicht in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. 39. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr glaubt, darin ewiges Leben zu finden, und gerade diese Schriften zeugen von mir. 40. Doch ihr wollt nicht zu mir kommen, um Leben zu haben. 41. Ich suche keine Ehre von Menschen. 42. Aber ich habe erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. 43. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, aber ihr nehmt mich nicht an. Wenn jedoch ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. 44. Wie könnt ihr glauben, wenn ihr Ehre voneinander annehmt, aber die Ehre vom einzigen Gott nicht sucht? 45. Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Es gibt einen, der euch anklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. 46. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, dann würdet ihr auch mir glauben, weil er über mich geschrieben hat. 47. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen Worten glauben?